Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 455 an Schiller. Vorstehendes war geschrieben, als ich Ihren lieben Brief erhielt. Möge das gute Wetter Sie bald in den Garten locken und Sie draußen aufs Beste begünstigen. Über Pygmalion wollen wir methodisch zu Werke gehen, denn wenn man bei der großen Einigkeit in Grundsätzen einmal über Beurteilung einer Erscheinung in Opposition ist, so kommt man gewiss auf schöne Resultate, wenn man sich verständigt. Ich glaube, wir werden bald einig sein, denn man kann von diesem Monodram nur insofern sprechen, als man die Manier des französischen tragischen Theaters und die rhetorische Behandlung eines tragischen oder hier eines sentimentalen Stoffs als zulässig voraussetzt. Verwirft man diese völlig, so ist Pygmalion mit verworfen. Lässt man sie aber mit ihrem Werte oder Unwerte gelten, so kann auch hier Lob und Tadel eintreten. Man kann jeden Manieristen loben und das Verdienst, das er hat, auseinandersetzen, nur muss ich ihn nicht mit Natur und Stil vergleichen. Das wäre ungefähr, wovon ich ausgehen würde. Ich werde Ihnen erzählen, was ich auf die zweimal gesehen habe. Am liebsten aber wünsche ich, dass Sie Mayern drüber hören. Doch wird die ganze Untersuchung vor Erscheinung der Didaskalie nicht geschlossen werden können. Wegen Schröders kann ich Ihnen weiter nichts sagen. Er hat sich in dieser Sache kokett betragen, unaufgefordert einen Antrag getan und wie man zugreifen wollte, zurückgezogen. Ich nehme es ihm nicht übel, denn jedes Handwerk hat eigene Methoden. Ich kann nun aber keinen Schritt weiter tun. Wahrscheinlich bin ich in 10 Tagen bei Ihnen. Es sollte mir lieb sein, Cotta wiederzusehen. Die Stelle in der Odyssee scheint sich wahrscheinlich auf eine der unzähligen Rhapsodien zu beziehen, aus denen nachher die beiden überbliebenen Gedichte so glücklich zusammengestellt wurden. Wahrscheinlich sind jene eben deswegen verloren gegangen, weil die Ilias und Odyssee in ein ganzes koalesziert. So haben wir unzählige Epigramme verloren, weil man eine Epigrammensammlung veranstaltete. So sind die Werke der alten Rechtslehrer zugrunde gegangen, weil man sie in die Pandekten digerierte und so weiter. Verzeihen Sie mir diese etwas schorizontische Äußerung, doch scheint mir täglich begreiflicher, wie man aus dem ungeheuren Vorrate der rhapsodischen Genieprodukte mit subordiniertem Talent, ja beinahe bloß mit Verstand, die beiden Kunstwerke, die uns übrig sind, zusammenstellen konnte. Ja, wer hindert uns anzunehmen, dass diese Kontiguität und Kontinuität schon durch die Forderung des Geistes an den Rhapsoden im allerhöchsten Grade vorbereitet gewesen. Sogar will ich einmal annehmen, dass man nicht alles in die Ilias und Odyssee, was wohl hineingepasst hätte, aufgenommen habe, dass man nicht dazu, sondern davon getan habe. Doch das sind Meinungen über einen Gegenstand, über den alle Gewissheit auf ewig verloren ist, und die Vorstellungsart, die ich äußere, ist mir bei meiner jetzigen Produktion günstig. Ich muss die Ilias und Odyssee in das ungeheure Dichtungsmeer mit auflösen, aus dem ich schöpfen will. Noch ein Wort wegen Schröders. Nach meiner Überzeugung steht Ihr Wallenstein und seine Hierherkunft in solcher Korrelation, dass man eher sagen könnte, schreiben Sie ihn, so wird er kommen, als wenn er kommt, so machen Sie ihn fertig. Und hiermit leben Sie wohl. Es geht wieder zu einem Frühstück. Morgen ist das letzte bei mir, wozu Ihre liebe Frau eingeladen ist, wenn sie zeitig kommt. Die englische Übersetzung meiner Dorothea, welche Herr Mellish unternommen hat, ist, wie er mir gestern sagte, fertig. Er will mir die vier ersten Gesänge zeigen, die er mithat. Ich selbst kann sowas gar nicht beurteilen. Ich will veranlassen, dass Schlegel sie zu sehen kriegt, der das Verhältnis beider Sprachen mehr studiert hat. Ich schließe, ob's gleich noch viel zu sagen gibt. Weimar, am 2. Mai 1798. G.